blik af is de groet van de kompel, dan geeft er weer af in de schach. Benauwd is het toch en zo duister, maar het goud rui wie dag en wie nacht. Glück auf, glück auf, glück auf, du kompel in de mien. Glück auf, glück auf, glück auf, du bringst de Sonnenschein. En wenn wir schlappen gaan, wirkst du mit faste Heint. Musst du in het düster schlafen, da in dat kahle Land. Musst du in het düster schlafen, da in dat kahle Land. Geen stralende hemel, hört ook in een nachtegaal slaan. Zijn zon is het leeg van de mienland, hij weet van de welk geen bestaan. Glück auf, glück auf, glück auf, du kompel in de mien. Glück auf, glück auf, glück auf, du bringst de Sonnenschein. En wenn wir schlafen gaan, wirkst du mit faster Hand. Musst du in het düster schlafen, da in dat kahle Land. Musst du in het düster schlafen, da in dat kahle Land.